Thank you. Grimwald, dies Wort klingt mir wie Hohn. Ist nicht Beleidigung für mich der Name Königin von dir, der mir gestohlen die Herrschaft, den Gatten? Den Gatten, die Herrschaft, dies beides, ich komme es dir zu bringen. Wie das? Solange noch werde ich am Leben dein Gatte, verbarg ich dir, rote Linde, meine heimlich Sehnen. Nun, da sein Tod meinen Antrag berechtigt macht und Hoffnung mich beflügelt, lass mich geschehen, meine Liebe. Was höre ich? War's nicht genug, dir Kron und Mann mir zu rauben? Trachtest du auch noch Nomen und Ruf mir zu schänden? Niemals, Herr Grimwald, erspar mir eine Wärmung. Achte rote Lindes Ehre, sei zufrieden mit der Krone. Mein Herz, kennt Fürstin Hadwig mit Rodelinde, wie bann ich der reinen Hass, wie flieh ich der anderen Liebe? Kannst doch beide bezähmen durch Gewalt. Nein, dazu fehlt mir die Kraft. Folg du meinem Rat und du wirst sehen, dieser Stolz weicht von ihr. Hartwig kommt her. Empfange sie denn so, wie ich dir's riet. Bleib unerbittlich. Sag an, hast seit dem Tag, da du bestiegst den Thron, den Treueschwur vergessen? Seit jenem Tag acht ich mich los und ledig von alten Spüren. Da einst ich dir mein Herz bot, schlugst du es aus. Soll ich jetzt diese Hand, die mich zurückstieß, demütiglich ergreifen? Nein, nein, jetzt bin ich frei für andere Wahl. Du wirst meinem Werben, du sagtest immer nein, du sagtest immer nein, du sagtest immer nein, du wirst meinem Werben. Du wirst meinem Werben und sagtest immer nein. Hab dich geliebt einst, geliebt. Du Spröde, du wirdest deinem Werben, ja, wirdest deinem Werben, sagtest immer nein, du sagtest immer nein, du wirdest meinem Werben und sagtest immer nein. Als Fürst und Herr will ich nicht zur Throngenossin haben, die meine Hand verschmäht. Nein, nein, nicht will ich zur Gemahlin, die meine Hand verschmäht. Nein, nein, nein, ich will nicht zur Gemahlin, die meine Hand verschmäht. Und du willst mich lieben, hast ein Herzen, hast ein Schwert und hörst dies alles, lässt ihn reden, mich beleiden, mich beschimpfen. Frau Hartwig, den Augenblick will eilend sich gehorchen. Wenn er euch kränkte, so räch ich euer Schmach. Nein, bleibe Geduld. Er soll demütig meine Gnade flehen, soll wie ein Hund Verzeihung sich erbetteln. Wie willst du das vollbringen? Glaubt sie, ich helfe ihr. Gute Hartwig, du täuschst dich. Mein Werben gilt ja einzig nur Grimwalds Krone. Mir baue Frauenhand die Brücke zum Thron. Drum spiel ich den Verliebten. Selber zähm dein Herz. Sei, sei meine Waffe, bin kein liebesdoller Tor. Bin kein liebesdoller Tor, Heuchelei sei meine Waffe, bin kein liebesdoller Tor. Liebe Hündin, betrüge, Heuchelei sei meine Waffe, bin kein Toller, bin kein liebes Toller Tor. Leih mir aber deine Blüte, doch du selber zähm dein Herz, zähm dein Herz. Doch du selber zähm dein Herz, dein Herz. Doch du selber zähm dein Herz. Meine Büste und mein Name. Weshalb verherrlicht ihr Siege eines Menschen und macht ihn zum Halbgott? Hier ließ ich, dass ich tot sei, anders weiß es mein Leid. Was straft euch Lügen? Unser Herr, von Grimwald geschlagen, wurde flüchtig, ruht jetzt in fremder Erde. Seine Seele hat Frieden, fried seine Asche. Frieden für meine Asche, feindliche Sterne. Wahrlich, solange ich lebe, kämpfe ich mit Gespenstern und meinen Qualen. des Lieben. Komm, ach, tröste, tröste, zermartern die Gedanken und die grauenvollen Zweifel. Nur bei dir ist Ruhe. Mich zermartern die Gedanken und die grauenvollen Zweifel. Nur bei dir, ja, nur bei dir, nur bei dir, bei dir. Ist das nicht Unolf? Ja, wirklich. Mein treuer Diener, komm an des Freundes Herz, lass dich umarmen. Ihr nicht, es ist des Dieners Pflicht, auf seines Königs Hände den Huldgungskuss zu drücken. Wenn so viel treue Freundschaft der Lohn meiner Irrfahrt und meines Missgeschicks, so preis ich beides. Doch nun sag, meine Gattin Rodelinde, wie geht's ihr? Erblüht mein Söhnchen? Alle Schmach, alle Leiden vermochten nicht, sie zu erschüttern. Doch es brach ihre Kraft, die Kunde eures Todes. Mein Unolf, hast du nicht ihr berichtet, dass ich am Leben? Die Trauer eurer Gattin sollt ihr mit Augen schauen und draus erfahren, dass sie euch treu geblieben. Noch weiter verstellen. sieh dorthin, mein Unolf da, meine Traute mit unserm Sohne. Lass mich den Lieben entgegen. Bleibst da, mein König, wollt ihr denn, dass eure Sehnsucht neu in Gefahr euch stürze? Ein Augenblick der Wonne wär ewiges Verlieren. Oh, welche Qualen verbergen müsst ihr euch? Dies wird mich töten, Handgeschwinde, dies alles wird sich wenden. Schäme dein Sehnen. Empfange diese Küsse. Geh, lass mich nicht, doch Herr, sei stille und sehend. Eitle klagen um die Toten an ihren Gräbern, Frau Rodelinde. Oder hoffst du, hier mit ihnen den Thron zurückzuerobern? Garibald, der Verräter, lasst euch nicht sehen. Musst du an meine Schmach, Ruchloser, immer wieder mich erinnern? Herr Grimwald verlangt gehorsam von dir, nicht Widerspruch. So rette durch ein Ja-Wort dein Leben und dein Glück. Oder bereite dich. Wozu? Soll ich Grimwald melden? Entscheide selbst ohne Zaudern, was du erwähst. Für deinen Sohn die Krone oder den Tod. Schamloser, ich verstehe deinen teuflischen Plan. Wohlan, lassen wir mein Kind und melde von Rotlinde, sich fühlt, dass Grimwald Hand sie wählt und seine Krone. Furchtbar, ich fass es nicht. Was sagt sie da? Doch Grimwalds böser Dämon zittert und für den Arm vor meiner Rache. Onkel Grimm, fordrisch und Söhne Preis an Grimwalds Thron. Sorge, verhöhn ihres Gottes. vor dem Sorge verhöhnt ihres Gaben. Die über dem Sarge verhöhnt ihres Gaben. Erlogene Zähren, falsch jammern und greinen, falsch jammern und greinen. Für Tod mich beweinen, mich lieben bestatten.